Unter Schnee. Hörspiel von Ulrike Ottinger. Komposition Yumiko Tanaka. Kokiriko no take wa shichi sungobu ja. Nagai wa sode no kanakai ja. Mado no sansa wa de de de koden. Hare no sansa mo de de de koden. Im tiefen Schnee hat der Köhler die Steine in den Bergwald geschleppt, den Ofen aufgebaut und Bäume gefällt. Viele Monate verbringt er einsam, nur im Gespräch mit den Berggeistern, mit denen er eine eigene Sprache spricht, denn die Alltagssprache der Bauern in den Tälern und Ebenen darf in den Bergen nicht gesprochen werden. Sie würde die dort lebenden Geister erzürnen. Deshalb werden Orte, Gegenstände und Tätigkeiten anders benannt. Und die Menschen, die sich dorthin begeben, dürfen sich nur dieser Bergsprache bedienen. Es geht auf die Nacht zu, als Takeo und die Fuchsfrau, erschöpft vom langen Gehen im tiefen Schnee, endlich Rauch aufsteigen sehen. Bald schon treffen sie auf einen Köhler, der ein mächtiges Feuer schürt. Sie bitten um ein Obdach. Hallo! Der wortkarge Köhler bedeutet ihn mit einem Zeichen, ihm zu folgen. Er führt sie zu seiner Berghöhle, in der auf dem offenen Feuer der Teekessel dampft. Nachdem sie sich etwas aufgewärmt haben, trinken sie gemeinsam Sake. Und der Köhler, davon gesprächig geworden, beginnt zu erzählen. Anona. Ja, daibu mukashi no hanashi ni naru nda kedo yo. Futari no wakai akindo ga ite ne. Shiranai uchi ni dondon dondon yama no oku ni haitte itte shimatta nda. Einmal gingen zwei junge Kaufleute, die zum ersten Mal in dieser abgelegenen Gegend unterwegs waren, über diesen hohen Bergpass. Sie hatten von einem kleinen Weberdorf gehört, in dem ein Vater mit seinen zwei Töchtern wohnte, die in dieser Abgeschiedenheit die feinsten und schönsten Stoffe herstellten. Es war noch früh im Jahr, und der hohe Schnee war nass und schwer, aber sie wollten den anderen Krepphändlern zuvorkommen. Obwohl man sie vor dem schrecklichen Zorn der Berggeister gewarnt hatte und sie beschwor, die Berge nur schweigend zu überqueren, unterhielten sie sich unbeschwert über ihre Zukunftspläne. Oi. So, nan, so, nan, kayo. Ja. さんらしいよ。 誰がだよ。 そのお店の娘さんたちだよ。 本当か？二人ともか。 そうだよ。 そりゃ知らなかったな。 なんかね、噂じゃ二人とももう頂上付近の別品さんらしいよ。 本当かよ。俺らも独身だから結婚相手にいいんじゃないか。 連れて帰っちゃう。 おう、そうしよう。 いいね。 ちょっと急ぐか。 Da lachen und scherzen fragten sie sich, ob die Weberinnen hübsch oder sogar Schönheiten seien und vielleicht sogar als Bräute heimzuführen wären. Die Berggeister, aufs Tiefste erzürnt über die Missachtung ihrer Gesetze, versammelten sich auf dem höchsten Berg, der wie ein geschliffener Diamant im Abendrot glitzerte. Als sie nun zusammensaßen, wurde ihr Zorn immer größer und sie beschlossen, die leichtsinnigen Frevler zu vernichten, die sich in den von ihnen beherrschten Regionen so respektlos gezeigt hatten, nicht nur durch ihre gewöhnliche Menschensprache, sondern auch durch ihre Absichten im Hinblick auf die Weberinnen, die in der Tat sehr schön waren, weshalb die Berggeister auch eifersüchtig über sie wachten. Sie entwarfen einen regelrechten Racheplan. Die einen türmten die Wolken auf, andere schoben den Schnee zu den Abgründen. Der schrecklichste von allen rodelte auf einem Eisblock mit wehendem weißen Haupthaar und Bart im Gefolge von Schneegestöber, das zu einer mächtigen Lawine anwuchs, von der alles, was im Wege stand, mitgerissen wurde, zu Tage. Das Letzte, was die entsetzten jungen Krepphändler sahen, war ein schrecklich lachendes Dämonengesicht, welches unter ohrenbetäubendem Getöse, gehüllt in einen sturmgepeitschten Mantel aus Schneekristallen und mit einem Weihewedel wie mit einer Peitsche wild um sich schlagend, auf einem großen Eisblock sitzend, auf sie zuraste. Die Lawine war so gewaltig, dass sie riesige Felsen und einen ganzen Wald mit sich riss und auch vor dem kleinen Weberdorf nicht Halt machte, das sie vollständig unter sich begrub. Ja, so war es. Im Sommer, wenn das Eis schmilzt, kommen ab und zu Dinge aus der Vergangenheit wieder zum Vorschein. Ein Weberschiffchen, eine Haarnadel, ein zerbeulter Teekessel oder ein schön glasierter Topfscherben. Jetzt steht an der Stelle, wo früher das Dorf war, ein Schrein für den Gott des Steinschlags. Er wurde übrigens von den beiden jungen Weberinnen errichtet, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks gerade im größeren Dorf, welches weiter unten im Tal an der Hauptstraße liegt, befanden. Ihr Ruf als Weberinnen von Kreppstoffen feinster Qualität hatte sich bereits herumgesprochen, und sie erhielten ihren ersten Auftrag von einer angesehenen Familie. Die Schwestern hatte man eingeladen, um mit ihnen Art und Muster des Auftrags zu besprechen. Als man sich gerade niedergesetzt hatte und der Tee gebracht wurde, hörte man ein gewaltiges Getöse wie von 100 Donnerschlägen. Die Mädchen sprangen entsetzt auf, denn sie kannten die Gefahren der Berge und bangten um ihren Vater und ihr Dorf. Obwohl es inzwischen Nacht war, wollten sie sofort aufbrechen, aber die Familie beschwor sie zu bleiben und schickte stattdessen ihre Diener mit Fackeln und Schneeschaufeln, denen sich viele Männer des Dorfes anschlossen zur Rettung. Die beiden Schwestern waren, da ihr Dorf versunken war und sie keine Angehörigen mehr hatten, bei der Familie geblieben, die sie sehr lieb gewonnen hatte und wie ihre eigenen Töchter behandelte. Der Sohn des Hauses, bis über beide Ohren verliebt in die jüngere Schwester, verheiratete sich mit ihr. Der älteren Tochter wurde eine Webkammer eingerichtet, da sie ihren ersten hohen Auftrag aus dem Fürstenhaus erhielt. Sie tat alles wie vorgeschrieben, betete am Schrein der Webergöttin, opferte dort einen Streifen feinsten Krebs, die Arbeit einer ganzen Woche, fastete und unterzog sich den Salz- und anderen Reinigungszeremonien, selbst der Misoguri, eine Askese, bei der man sich zur Läuterung mitten im Winter unter einen eiskalten Gebirgswasserfall stellt. Der böse Berggeist, der sie auf ihrem Weg zum Schrein schon öfter erschreckt hatte und ihr immer noch nachstellte, beunruhigte sie. Als sie den ganzen Winter hindurch mit größter Sorgfalt und mit feinsten, kaum noch sichtbaren Fäden die erlesensten Stoffmuster webte und die Kreppbahn fast fertig war, denn sie hatte schon eine Länge von annähernd 36 Fuß erreicht, entstand vor ihren Augen plötzlich ein roter Fleck, der sich rasch ausbreitete. Ihre unendlichen Mühen, ihre Hoffnung auf großes Ansehen, alles war in diesem Augenblick zunichte gemacht. Sie geriet ganz außer sich, rannte aus dem Haus, warf sich in den Schnee und verfiel dem Wahnsinn. Dies war die böse Tat des eifersüchtigen Bergdämons. Hier erhebt sich der Köhler, weist ihnen mit einer Geste seiner Hand ein Nachtlager zu und spricht kein Wort mehr. Das Feuer ist fast am Verlöschen. Takeo und die schöne Füchsin frösteln und hüllen sich, sich eng umfassend, in ihre Schneeumhänge. Am nächsten Morgen weist der Köhler ihnen wortlos den Weg ins Tal der Weberinnen. Gegen Mittag erreichen sie das versunkene Dorf. Wie vom Köhler beschrieben, finden sie nach einigem Suchen den unter tiefem Schnee verborgenen, dem Gott des Steinschlags gewidmeten Schrein. Sie opfern Reis. Sogleich machen sie sich wieder auf den Weg, denn an diesem unheimlichen Ort wollen sie nicht länger als notwendig verweilen. Der entfernte Ruf eines Süßkartoffelverkäufers lässt sie hoffen, das tiefer im Tal gelegene Weberdorf noch vor Sonnenuntergang zu erreichen. Im Winter sind alle Dörfer unterm Schnee begraben und die Frauen haben Zeit. Sie sitzen in eiskalten Räumen am Webstuhl, denn die feinen Flachsfäden, dünner als ein Haar, würden in der Wärme brechen. Deshalb sagt man, weil es Schnee gibt, gibt es Crepe. Sie sind ein unzertrennliches Paar. Im Schnee wird der Faden gesponnen, der Crepe gewebt und gebleicht. Die Kreppleicher in schön gewebten, von einem schwarzen geflochtenen Band zusammengehaltenen blauen Überjacken und Schneehüten aus Stroh sind gerade dabei, die sehr langen, aber schmalen Kreppbahnen in einem Schneegeviert auszulegen. Auf den beiden Längsseiten und einer Stirnseite haben sie zuvor mit ihren Schneeschuhen schmale Pfade getrampelt, sodass die gewebten Stoffe wie auf einem riesigen Tisch aus Schnee ausgebreitet liegen. Ihren ohnehin prächtigen Farben und Mustern wird durch die Abendsonne eine zusätzliche Leuchtkraft verliehen. Die Weberinnen kommen, um ihre Männer abzuholen, aber auch, um in diesem besonderen Licht einen zufriedenen Blick auf ihre farbenprächtige Arbeit zu werfen. Sie zählen die Stoffbahnen, um sie dann vor dem Dunkelwerden einzuziehen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Als Takeo und die Fuchsfrau den Weg entlang des berühmten Sieben-Stufen-Wasserfalls zum Dorf Matsunoyama hinabsteigen, wundern sie sich über die riesige, festlich gestimmte Menschenmenge, die ihnen in einer Prozession entgegenkommt. Macht auf das Haus, gebt den Bräutigam heraus! An der Spitze des Zuges geht ein Junge, der in ein riesiges Muschelhorn bläst, gefolgt von einer wilden Horde junger Männer. Trotz der Kälte und des hohen Schnees gehen sie barfuß und tragen nur ein weißes Lendentuch. Hoch auf ihren Schultern sitzt der Bräutigam, mit dem sie den steilen Bergweg hinauf zum Schrein des Gottes der ehrwürdigen Strohsandale klettern, gefolgt von der schönen, etwas besorgt dreinblickenden Braut und den Familien des Paares. Am Wegrand wird die Prozession von den Schaulustigen mit fröhlichen Rufen angefeuert. Sie feiern das Fest des Bräutigamwerfens. Denn im Dorf wurde von einer angesehenen Familie ein Bräutigam für die Tochter adoptiert. Weil er ihnen ein hübsches, junges Mädchen gestohlen hat, dürfen die jungen Männer des Dorfes ihm einen Streich spielen. Mit großer Begeisterung vollziehen sie das alte Ritual des Bräutigamwerfens. Am Schrein der ehrwürdigen Strohsandale machen sie Halt, opfern ausgiebig vom Reiswein, dem sie ebenso ausgiebig zusprechen. Als die Gesellschaft aus dem Schrein heraustritt, stemmen die angeheiterten Lendentuchmänner den Bräutigam im Festtagsgewand unter rhythmischen Rufen mit ihren Händen dreimal in die Höhe und werfen ihn dann in hohem Bogen in die Tiefe, wo er, sich in einer Schneewolke überschlagend, schließlich im tiefen Schnee stecken bleibt. Die lachende Menge bombardiert ihn mit Schneebällen, aber dann wird er aus seiner misslichen Lage befreit und das Fest zu Ehren der Wegegötter, der Höhepunkt der Neujahrsfeierlichkeiten, kann beginnen. Unter Schnee. Hörspiel von Ulrike Ottinger. Komposition Yumiko Tanaka. Erzähler Hans Zischler. Shamisen und Gesang Yumiko Tanaka. Goto Yuko Takemichi. Trommeln Beate Hunsdörfer. Bambusflöte Dietmar Herriger. Lied der blinden Frauen Yumiko Tanaka, Yoko Tawada, Yuko Takemichi. Japanische Stimmen Hiromi Fukuzawa, Yuko Takemichi, Yumiko Tanaka, Norio Takazugi, Yoko Tawada, Yasutsugu Shichi, Sumio Suga. Regieassistenz Anja Schmidt-Zehringer. Schnitt Bettina Blickwede. Mischung Markus Böhm. Regie Ulrike Ottinger. Produktion Bayerischer Rundfunk 2012.